Später, später bleibt vom Wagen nicht einmal die Wagenspur. Niemand, niemand wird dann fragen, wer in diesem Wagen fuhr. Alle Worte, die wir sagen, rauschen dann die Bäume nur. Und das Lied, das uns erklungen auf der Mundharmonika, wird dereinst vom Wind gesungen und heißt nur noch La, La, La. Alte Wege, die wir wandern, werden neue Wege sein. Unser Denkmal ist den anderen dann ein Kilometerstein. Deutschland, Frankreich, Friesland, Flandern singen, ziehen dann sie dort ein. Und das Lied, das uns erklungen auf der Mundharmonika, wird dereinst vom Wind gesungen und heißt nur noch La, La, La. Singt einmal ein anderer Sänger den verliebten zarten so, sitzen die wohl auch nicht enger, als wir saßen längst zuvor. Doch dann kümmert's uns nicht länger, wer an wen sein Herz verlor. Und das Lied, das uns erklungen auf der Mundharmonika, wird dereinst vom Wind gesungen und heißt nur noch lang.